Eine eigentümliche Sonderheit, die in Breslau verwendet wurde und die sich in vielen Fällen überraschend bewährt hat, verbindet die akustische Dramaturgie mit der Technik der elektrischen Fernübermittlung. Der Beamte am Verstärker übernimmt dabei eine ähnliche Funktion wie der Filmoperateur. Er blendet, wie wir es in Ermangelung einer ausgesprochen funkischen Terminologie nennen, über. Der Beamte am Verstärker muss Gehilfe des Dramaturgen sein. Nur aus der innigsten Verbindung der beiden wesensfremden Elemente Technik und Kunst kann sich die Beseelung des Hörspiels ergeben. Ohne diese notwendige Verschmelzung bleibt die Funkdramaturgie, die gesamte Hörspielarbeit, im ästhetisch-formalen befangen. Dann ergreift Hans Flesch das Wort. Der Rundfunk ist ein mechanisches Instrument und seine arteigenen künstlerischen Wirkungen können nur von der Mechanik herkommen. Das Hauptmerkmal der Maschine ist die Präzision. Soll aus einer Maschine etwas Künstlerisches herauskommen, so darf diese Haupteigenschaft nicht verletzt werden. Niemals aber kann etwa ein Hörspiel mit der Präzision ausgeführt werden, wie sie die Maschine verlangt. Dies ist möglich, wenn der Film als Mittler eingeschaltet wird, der alle Eventualitäten, alle Störungen, alle Improvisationen ausschließt. Bei einem auf Tonfilm aufgenommenen Hörspiel kann nach Abhören durch Schneiden, Überblenden, Ansetzen und so weiter ein Gebilde geschaffen werden, das der Regisseur als vollständig gelungen betrachtet und nunmehr abends dem Hörer darbietet.